SWR 2, Fortsetzung folgt. Sie hören heute Die Brücke von Hugo Lötscher. Es liest Doris Wolters. Waren das noch Zeiten, als wir keine Brücke hatten? Das sagten auch Jüngere, die diese Zeit nicht miterlebt hatten. In der Tat, es traf für mehr als eine Generation zu, dass keine Brücke die Orte verbunden hatte. Die beiden Städtchen lagen sich gegenüber an einem berühmten Nebenfluss. Was immer man auch in den Chroniken vernahm, in den Geschichtsbüchern war manches zu lesen. Auch solches, was nicht in den unteren Klassen des Religionsunterrichtes vorkam. In dem einen Städtchen war einst eine Hexe verbrannt worden, von der noch der Besen gezeigt wurde, auf dem sie in der Walpurgisnacht geritten war. Und im anderen Städtchen war als Befragungsinstrument die aufschließbare eiserne Jungfrau mit nach innen bespickten Nägeln zu bewundern. Eine Attraktion im Heimatmuseum, neben Spinnrädern, Truhen und Trachtenhauben. Es gab manche Gemeinsamkeiten, auch wenn am einen Ufer nicht gleich gefoltert worden war wie am anderen. In allen Gerichtssälen hing über der blinden Justitia ein Kreuz. Man konnte sich auf eine gemeinsame christliche Tradition berufen. Aber von einer Brücke war nie die Rede. Allerdings, so wurde überliefert, bei einstigen Kriegswirren hatte ein General eine Pontonbrücke errichten lassen. Als Pfeiler dienten Ruderboote, Kähne oder gar Flöße. Doch diese Behelfsbrücke wurde nach Kriegsende aufgegeben, nachdem bei einem Sturm ein Teil flussabwärts weggeschwemmt worden war. Im Gedächtnis blieb die Zahl derer, die beim Überqueren ertrunken waren. Auf der sogenannten Ersoffenenliste wurde auch ein Pferdegespann aufgeführt. Nun war die Behauptung, man habe keine Brücke gehabt, nicht ganz zutreffend. Es gab eine Brücke, allerdings 20 Kilometer flussaufwärts. Eine Eisenbahnbrücke, eine Stahlbogenbrücke kombiniert mit einer Autospur und einem Fußgängerweg. Diese Brücke diente dem Schwerverkehr und war beiden Städtchen dienlich, etwa für Heizöl. Doch für den üblichen Verkehr, ob Person oder Ware, gab es über den Fluss keine direkte Verbindung. Statt einer Brücke standen Fähren zur Verfügung, genau genommen zwei, für welche die jeweilige Stadtbehörde zuständig war. So schmückte die eine Fähre ein flatternder Schwan, das Wappen des einen Städtchens, auf der anderen Fähre war als Wahrzeichen ein Kaninchen mit einer stilisierten Karotte aufgemalt. Es waren Allzweckfähren. Nicht nur Bänke für die Passagiere unter einem Segeltuchdach gegen den Regen. Da standen auch Käfige für Hühner und anderes Kleinvieh zur Verfügung, auch ein Abstellplatz für Kinderwagen oder Fahrräder, ebenso Regale für Einkaufstaschen, Schultornister oder Koffer. Diese Fähren genossen einen hohen Ruf wegen der Fährmänner. Ein Beruf, der von Generation zu Generation vererbt wurde. Ihre Tätigkeit demonstrierte Geschichtsbewusstsein. Darauf durfte man schon deswegen schließen, weil die Fährmänner einen Schlapphut und einen Radmantel trugen und bei festlichen Anlässen eine schwere Kette. Berühmt waren die Fährmänner für die Geschichten, die sie während der Überfahrt zum Besten gaben. Oft begannen sie ihre Geschichten mit der Bemerkung, wie der Urgroßvater meines Urgroßvaters von seinem Urgroßvater gehört hatte. Man wusste, dass der Urgroßvater des einen Urgroßvaters Scharfrichter gewesen war, weswegen damals die Familie außerhalb der Stadt gewohnt hatte. Aber inzwischen war das Städtchen weit über die ehemaligen Stadtmauern hinausgewachsen. Und vom Urgroßvater des anderen Urgroßvaters munkelte man, sein Urgroßvater habe Pilger ausgeraubt. Die beiden Städtchen lagen an einem Abkürzungspfad der populären Wallfahrtsroute zu unserer lieben Frau von Einsiedeln. Als allerdings einer der Fährmänner behauptete, seine Familie sei in vordenklicher Zeit aus Griechenland eingewandert und einer der Urvorfahren habe auf seinem Boot die Verstorbenen ins Jenseits begleitet, erwarb er sich mit dieser Behauptung kaum Sympathie. Seine Kunden wollten ans andere Ufer gebracht werden und nicht ins Totenreich. Särge wurden auf den Fähren so wenig transportiert wie Urnen. Die, die diesseits des Flusses starben, wollten diesseits begraben werden und die von der anderen Seite auf der anderen Seite. So sehr sie sich eine gemeinsame Sägerei oder einen Mühlebetrieb teilten, die Friedhöfe wurden getrennt verwaltet, auch wenn aus Rentabilitätsgründen gelegentlich über ein gemeinsames Krematorium diskutiert wurde. Erstaunlich, was die Fährmänner an Geschichten kannten. Wer wusste sonst schon, wer und was auf dem Flussgrund hauste? Nicht nur die, welche ertranken, als ein Boot kippte. Die Fährmänner wussten auch, wen die Verunglückten hinterlassen hatten und was für Streitigkeiten sich mit deren Erbschaften einstellten. Da unten lag auch die Magd, die ins Wasser ging, nachdem sie ihr Neugeborenes umgebracht hatte. Und fischleibige Wasserwesen stiegen bei Vollmond ans Ufer, bezirzten die Fischer und holten einen mit sich hinunter. Mit Vorliebe einen Jungen. Diese Geister lockten mit Fischen, die noch niemandem ins Netz und keinem an den Anglerhaken gegangen waren. Mit Fischen, die zum Beispiel einen Schnurrbart hatten. Und da unten wären Terrassen und Freitreppen auszumachen, Kaimäuerchen und Stege, auch was sonst bei Unwetter an Boden weggerissen und nicht weggeschwemmt worden war, sondern was an Ort und Stelle versank. Nicht nur Schlamm und Schlick, sondern auch Gemüsebeete und Blumenrabatten, wie die mit den Unterwasserrosen. Einige Fährmänner ließen sich Besonderes einfallen, wie der, der mit Liebesgeschichten auftrumpfte, mit Erlebten. Er habe sie direkt vom Fluss. Dieser höre jeweils mit, was Verliebte beim Eindunkeln an den Ufern, im Gebüsch und auf den Bänken einander zuflüstern. Ein anderer sagte von sich, er habe ein drittes Auge geerbt. Jedenfalls eines, das Dinge sehe, die andere nicht wahrnehmen. Er erblicke die Bilder von denen, die sich in diesem Fluss gespiegelt hatten. Nicht nur die Gesichter von Menschen, auch solche von Blumen und Sternen. Das Wasser habe ein Gedächtnis, aber es müsse Acht geben, dass die Wellen nicht alle Erinnerungen wegspülten. Beliebt waren Kommentare zu aktuellen Ereignissen. Die Fährmänner führten aufs Gramm genau an, wie viel Schwarten der Metzger unerlaubterweise verwurstet hatte, wer beim Einkauf der Uniformen für die Feuerwehr mitverdient hatte, dass der Zeichenlehrer den Schülerinnen schon lange beim Duschen zugeschaut und beim Abtrocknen nachgeholfen hatte, dass der Notar beim Handwechsel von Liegenschaften die Hand hinhielt, was sich im Sommerlager der Pfadfinder alles tat, was das Brautkleid der Bärenwirtstochter kostete und dass diese die Schneiderin in Raten bezahlte. Die Fährmänner wussten mehr, als im Radio zu hören oder in der Zeitung zu lesen war. Trotz aller gegenseitigen Freundlichkeiten standen sie in Konkurrenz. So war es möglich, dass der eine Fährmann den Fahrradmechaniker als Schwängerer der Lehrtochter nannte, während der andere behauptete, er sei der Expressbote gewesen. Man wisse schließlich, er habe dabei im Heuschober die Medikamenteneilsendung für die Apotheke liegen gelassen. Ob Unglücksfall oder Verbrechen, die Erzählungen durften nicht länger sein, als eine Überfahrt dauerte. Spätestens beim Aussteigen musste die Pointe mitgeliefert werden. Überraschend daher, als ein Fährmann sich eine Fortsetzungsgeschichte ausdachte. Die geheimen Reisen des Don Juan. Doch schon nach der ersten Episode erhob sich Protest. Es fuhren regelmäßig Schüler und Jugendliche mit. So wechselte der Fährmann zu Alltagsopfer wie du und ich von der unglücklichen Kindheit eines Serienkillers, was pro Fahrt mindestens einen Toten bedeutete. Im Gegensatz zu Sex war Morden weniger anstößig. Wie auch immer. Wenn jemandem etwas unwahrscheinlich und unglaubwürdig vorkam, hieß es, erzähl du das dem Fährmann. Die traditionelle Fahrtpraxis wurde gestört, als Jugendliche mit Transistorradios zustiegen und ihre Musik auftreten. Dies wurde von den übrigen Passagieren nicht hingenommen, auch wenn die Jugendlichen die Lautstärke drosselten. Das Problem löste sich von alleine, als portable Kassettenrekorder zum Standard der Teens avancierten. Da erzählten die Fährmänner ins Leere. Die alten Geschichten fanden kein Gehör bei den mit Kopfhörern verstopften Ohren der heranwachsenden Generation. Man hat diese aufkommende Mode später als Zeichen dafür genommen, dass es mit der fairen Zeit vorbei sei. Denn schon längst war am Stammtisch, bei Einkaufskassen, nach dem sonntäglichen Gottesdienst oder einfach auf der Straße beim Plaudern und Schwatzen die Rede davon, dass Neues bevorstehe. Man wolle auf der Höhe der Zeit sein, wie dies aus dem Fernsehen ersichtlich war. Erinnerungswürdig der Moment, als ein Volksschullehrer beim Verteilen des Examengebäcks sagte, wir erleben einen historischen Moment. Alle horchten auf, sahen sich an, reckten sich und nickten. Sie waren entschlossen, sich dem historischen Moment zu stellen und überlegten, wie macht man das? Der Entscheid, eine Brücke zu bauen, wurde im Stadtrat des einen Städtchens gefasst und in der Stadtkammer des anderen Städtchens besiegelt. An dem Tag hissten die Fährmänner eine schwarze Flagge und stießen bei Abfahrt und Ankunft ins Nebelhorn, obwohl es ein heiter heller Tag war. Dass Mädchen und Buben im Kindergarten ermuntert wurden, Brücken zu zeichnen, und dass im Turnunterricht Leibesübungen im Brückenstil trainiert wurden, waren Beispiele dafür, wie das Brückenfieber grassierte. Jedermann wurde klar, bei historischen Momenten steigt die Temperatur. Zum Disput kam es, als die ersten Entwürfe vorgelegt wurden. Jedes Städtchen war für sich an die Planung gegangen. Groß die Überraschung, als sie die Modelle verglichen. Die einen schlugen eine Holzbrücke vor und die anderen eine Betonbrücke. Eine Holzbrücke, wenn möglich noch überdacht, spotteten die einen und priesen den Beton als filigran und fortschrittlich. Die anderen redeten von einem trostlos grauen Steinklumpen, der nicht zu Riegelhäusern passe. Gitterwerk lasse sich nicht nur mit Holz, sondern auch mit Beton herstellen, wurde als Gegenargument vorgebracht. Dem Beton wurde als Alternative die Verwendung von Brettschichtholz entgegengehalten. Widersprüchlich die Angaben für die Ermüdung der unterschiedlichen Baumaterialien. Die Auseinandersetzung von Kommissionen und Fachleuten war nicht zuletzt, wie das regionale Wochenblatt auf der ersten Seite schrieb, ein Kampf zwischen Großvater und Enkel, zwischen Heimat und Risikozukunft. Nicht weiter eingegangen wurde auf die Intervention einer interkonfessionellen Mediationsgruppe, die eine Begegnung durchführte im Zeichen der Versöhnung. Pfeiler aus Beton und darüber eine Holzkonstruktion. An diesem Abend gab auch jeder der Fährmänner zur Auflockerung beste Geschichten preis. Die Fährleute gestalteten längst die Überfahrten attraktiver, indem sie Snacks und Dosengetränke zum Selbstkostenpreis feilboten. Einig wurde man sich wegen der Zufahrtsstraßen über die Topografie und auch über die Belastbarkeit. Keine Laster, sondern nur Privatwagen und Pickup und für Busse eine Sonderbewilligung. Einig wurde man sich auch, was die Sicherheit bei Erdbeben betraf, da man kaum mit dem Ernstfall von Erdbeben rechnen musste. Zur allgemeinen Aufklärung bot die Volkshochschule des einen Städtchens einen Zyklus an, die Brücke als Symbol. Doch musste der Eröffnungsreferent den Titel seines Vortrags ändern in »Die Brücke als Überspannen von Hindernissen«. Dieser Vortragsreihe antwortete das Gegenufer mit einem kulturellen Wochenende unter dem Motto »Die Brücke als Liedmotiv«. Allerdings, als der Cäcilienchor sang »Ajedes Bacherl hat er Brückel«, erhoben sich einige zum Protest. Wie es komme, dass man einen berühmten Nebenfluss als Bacherl besinge. Es wurde gebaut. Die, welche eine Bogenbrücke aus Beton geplant hatten, ließen sich nicht von ihrer ursprünglichen Absicht abbringen. Unter den Bogenvarianten hatten sie sich für den Segmentbogen entschieden, auf das Risiko hin, dass dieser nur bis zur Brückenmitte reichte. Desgleichen auf der Gegenseite. Die Verteidiger der Holzbrücke kamen auf ein früheres Projekt zurück, nämlich auf das einer gedeckten Brücke. Sie entschieden sich für eine Dachhaut aus Bitumendachpappe. Eine Kontaktkommission kümmerte sich während des Bauens darum, dass die beiden vorgesehenen Fahrbahnen sich in der Flussmitte auf geplanter Höhe trafen. Dementsprechend stießen auch zwei unterschiedliche Geländer wie programmiert aufeinander. Ein hölzernes mit Laubsägearbeiten nach Volkstanzmotiven und eines auf getünchtem Beton mit abstrakten Graffitis ohne Titel von 1 bis 11. Zu einem Zwischenfall kam es, als das Holzbrückenkonsortium wegen des Unterbaus den Fluss ausbaggern ließ. Es kamen ans Tageslicht rostige Fahrräder und Toilettenschüsseln, als Besonderheit Stacheldrahtrollen, zudem Koffer und Schachteln, zerbrochenes Geschirr und zur Verlegenheit im Dreck unzählige Kondome. Das entsprach nicht dem, wovon die Fährmänner erzählt hatten. Daher kam es auf der Gegenseite ebenfalls zum Einsatz von Baggern, aber die beförderten nicht viel anderes, sah man von einem Garderobenständer ab und einer Schreibmaschine mit dem Besitzeretikett Sozialamt. Bei der Einweihung standen sich in der Brückenmitte die beiden Stadtpräsidenten gegenüber. In Erinnerung an den Baumstamm als erste Brücke der Menschheit begann der eine seine Rede damit, dass schon die alten Babyloner Holzbrücken bauten, und zwar aus Zedern und Zypressenholz. Dann ging er über zum Lob des einheimischen Mischwaldes und seiner Hölzer, insbesondere der sagenumwobenen Eiche. Der andere redete vom Wunder eines künstlichen Gesteins, Mischen sich Zement und Gesteinskörnung mit Kies, Sand und Splitt, entsteht dank des Anmachwassers ein flüssiger Baustoff, der sich in alle nur denkbaren Schalungen gießen lässt, auch in die Form eines Bogens, wie dies unsere Brücke majestätisch beweist. In der frühen Nacht wurden an beiden Ufern Frösche, Sonnenräder und Vulkane gezündet. Und am Himmel explodierten weiße Ringe, Drachen, Pyramiden und als Finale ein brennendes Herz. Was auf dem Boden oder in der Höhe an Feuerwerkskörpern zu sehen war, glich sich mehr oder weniger. Die Organisatoren der beiden Festabende hatten sich bei der gleichen pyrotechnischen Firma Himmelszünder mit einem Sonderangebot eingedeckt. Nach der Einweihung erschien in der regionalen Wochenzeitung ein ganzseitiger Bericht unter dem Titel »Die hässlichste Brücke weit und breit, was unsere Landschaft alles ertragen muss«. Das löste an beiden Ufern offiziellen und privaten Zorn aus, auch wenn es insgeheime Zustimmung gab. Hässlich war man nur wegen des anderen Ufers geworden. Doch dann kamen die ersten Neugierigen, manche mit dem Fahrrad und viele Wanderer. Kaum jemand aus den näheren und weiteren Nachbarorten, der nicht sehen wollte, was die einen als Beleidigung der Landschaft empfanden und andere als Triumph einheimischer Originalität priesen. Die Verwaltung sah sich gezwungen, Parkplätze zu errichten, und zwar auf beiden Seiten. Man nahm es schon fast als selbstverständlich hin, als die ersten Japaner in Bussen eintrafen. Die Imbissstuben boten nicht mehr nur Bratwürste, Frühlingsrollen und Kebab an, sondern auch Sushi. Ein Großereignis war, als die Vorsitzende der Stiftung für jetzt und immer ihren Besuch ansagte. An dem einen Ufer wurde sie mit Kaffee und Kuchen bedient und am anderen mit einer in Schnaps gedünsteten Wurst. An beiden Ufern gleicherweise gefeiert, erklärte sie, dass eine solche Brücke Ausdruck der Postmoderne sei. Regierung und Bevölkerung hatten zur Kenntnis genommen, dass man mit dem historischen Moment auch noch postmodern geworden war. Am liebsten ließen sich die Touristen in der Brückenmitte fotografieren. Dort, wo ein Bogen in der Luft abbrach und ein Dach willkürlich aufhörte. Neben einem flatternden Schwan und einem Kaninchen mit einer stilisierten Karotte. Der Nichtübergang von einem abgebrochenen Bogen zu einem Dach, das in der Luft hing, konnte aber nirgends eindrücklicher wahrgenommen werden als vom Wasser aus. So fuhren die Fährmänner die Touristen mit ihren Booten bis in die Flussmitte, von wo aus diese ihre Aufnahmen machten. Einmal mehr waren es die Fährmänner, die Dinge wussten, von denen sonst wo nichts zu erfahren war. Auch nicht in den Prospekten, wie sie in den Tourismusbüros auflagen. Wie zum Beispiel, dass der Präsident der Schlichtungskommission gleich nach der Einweihung in die Nervenklinik eingeliefert worden war. Nicht wegen der Streitigkeiten, sondern wegen der Bauvorschriften. Holzbrücke, so vernahm man, ja wissen Sie, was für ein Unternehmen der Hauptinitiant der Holzbrücke betreibt. Holzhandel en gros und en détail. Auf dem Hauptplatz stehe jetzt, anstelle des historischen Waschhauses, ein Showroom für Kleinmöbel. Und der Gemeindeschreiber stammt aus der Familie, der die chemischen Werkstätten im Reagenzgläslein gehören. Von dort hat man fassweise das Formalin bezogen, mit dem man das Holz gegen Wasserschaden imprägniert. Und Beton auf der Gegenseite? So viel anders ist das auch nicht. Haben Sie sich nicht gewundert, dass bei der Auffahrt zur Brücke die Evangeliker am Samstag einen Stand auftun, die Bibel auf dem Familientisch? Man munkelt, nicht zu Unrecht, von irgendwelchen Beziehungen zwischen dem Wochenendmissionar und dem Kieswerk. Einzig ein Plakat mussten sie entfernen, um Missverständnisse zu vermeiden, auf dem vor dem Brückentor großformatig zu lesen gewesen war, »Tut Umkehr«. Auch auf der Holzseite sei es zu einem Verbot und einem polizeilichen Vorfall gekommen. Vor 2 Wochen noch waren beim Brückenaufgang auf Stellwänden Fotos von Holzfällern ausgestellt. Ein Wald, der für eine Brücke starb. Eine Aktion der Gruppierung Grün. Die Fährmänner erzählten von der Zeit, als es noch keine Brücke gab. Damals, als die Kinder für die Grundschule von einem Ufer ans andere fuhren und die Fortgeschrittenen beider Ufer gemeinsame Klassen besuchten. Damit sei es nun vorbei. Jedes Ufer pflege jetzt einen eigenen Coiffeur und Milchladen. Selbst die Altkleidersammlung würde nicht mehr gemeinsam durchgeführt. Die Fährmänner, bedroht vom Verlust ihrer Arbeit, waren philosophischer geworden. So meinte der eine, Lug und Betrug gehörten zum festen Kulturgut. Sie würden jeden Fortschritt überdauern, indem sie sich ihm anpassten. Und der andere dozierte, was auch passiert, es lässt sich erzählen. Nur, wer erzählt den Weltuntergang, wenn kein Fährmann mehr da ist? Beide, mit Schlapphut und Radmantel, empfahlen die Broschüre eines Volkskundlers, die bei den beiden Souvenirständen auflag, die Brücke als völkerverbindendes Risiko. Was müssen das für Zeiten gewesen sein, als wir keine Brücke hatten? Was die einen mit Nostalgie vorbrachten, war für die anderen unzeitgemäß. Ohne Supermarkt und Boutiquen, das waren andere Zeiten als die unseren, die jetzigen.